meine Füße, die nackte Erde schon nicht mehr berührt. Haben Jahr und Tag nur Toten starren, Beton und Asphalt unter sich gespürt. Nun gräbst du endlich wieder deine Zehen, so tief du kannst in kühlen, nassen Sand. Die See füllt deine Spur mit ihrem Wasser und glättet vor und hinter dir den Strand. Und schon morgen sollen alle sieben Meere, aus denen einmal alles Leben kam, auch anderen die schlecht verheilten Wunden von Stiefeltritten, Schlägen, allen Gram. Aus den Gesichtern waschen und ertränken, was gestern noch all ihre Kräfte nahm. Du schon in Vollmondnächten bei Sturmflut in die Brandung brüllen wollen. Wie Sänger alter Zeit mit ihren Stimmen den Sturm herausgefordert haben sollen. Nun würgen dich die Böen und sie stoßen dir deinen Schrei tief in den Hals zurück und reißen ihn dir wieder aus dem Rachen, zerfetzen ihn im nächsten Augenblick. Und schon morgen soll ein großer Sturm aufkommen und auch andere wagen es herauszuschreien, was sie beleidigt, alle Furcht vergessend, und keinem bricht der Sturm das Zungenbein. Doch ihre Schreie packte und die werden dann überall im Land zu hören sein. Doch ihre Schreie packte und die werden dann überall im Land zu hören sein.